Und da sind wir wieder nach Urzeiten zu unserem Berserk-Podcast. Ja, hallo und willkommen zu diesem wunderschönen Podcast. Auch schön, dass der Katz hier mit dabei ist, das freut mich natürlich. Wir machen weiter mit dem 17. Band. Was ist im 17. Band passiert? Ganz spannend wird das jetzt. Ja, die sind auf jeden Fall noch auf dem Schiff. Es passiert noch nicht so. Es ist eigentlich diese Filler-Arc, möchte ich jetzt mal behaupten, wo die auf dem Schiff sich befinden und sozusagen dieses Schiffsleben erleben. Und es passiert halt jetzt so gar nicht viel, bis auf, dass die Piraten wiederkommen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, das war halt echt nicht notwendig. Ich meine, später wird es noch schlimmer und da habe ich halt wirklich das Gefühl gehabt, Judah weiß halt nicht, wo er mit seiner Handlung hin will. Und wieso sollten wir da überhaupt irgendwie Theorien aufstellen, wenn der Mangaka selber nicht weiß, wo er mit der Story hin will? Das ist halt langweilig. Nachdem wir jetzt ein paar Kapitel Guts Abenteuer auf dem Schiff erlebt haben, geht's weiter mit dem guten alten Griffith und zwar ist er wieder zurück im Midland und verständigt sich mit den ganzen Locals und es geht so langsam jetzt darum, dass er gegen den Kushan-Kaiser antreten will. Ja, aber ich finde auch cool, dass am Anfang Raban gezeigt wurde, das ist wirklich so der MVP, das sieht nicht aus wie dieser wie so ein typischer 0815 Standard-Shonen-Nebencharakter, sondern sieht relativ realistisch aus und er gefällt mir einfach mit Owen, das sind einfach so die zwei Best Buddies, die einfach zu Berserk gehören. Aber interessant finde ich auch, dass am Anfang so ein kleines Foreshadowing gezeigt wurde, ne? In Form dieser Kinder, die eben gesagt haben, ja, es wird dieser riesengroße Baum kommen und es wird so eine Art Schlacht kommen. Das haben die ja irgendwie geträumt und das war so eine Art Foreshadowing. Es setzt eine große Nebel ein und zwar der Kaiser verwandelt sich ja in diesen Nebel, löscht somit seine eigenen Soldaten aus, die Straßen sind wieder vollkommen leer. Was übrig bleibt, sind nur die Kleider. Sie finden dann diese ganzen toten, diesen Weiber in den Kerker, die ja für die Brutstätte gedacht waren, befreien sie. Also nichts wirklich Spektakuläres. Es wird dann aber spektakulär, wo es darum geht, dass diese drei Typen, wo ich die Namen vergesse, also diese drei Kushan-Auftragssöldner, dass der sich dann doch dem Falken anschließt. Also das zeigt einfach, dass Ganishka vollkommen wahnsinnig wurde, aber er war schon immer so, da haben wir ja später so noch ein kleines Flashback, dass er halt immer bereit war, auch andere Menschen aufzuopfern, nur um halt seine eigenen Ziele durchzusetzen. Das heißt, in dem Sinne ähnelt er eigentlich schon Griffith, nur ist halt Ganishka noch extremer. An dieser Stelle dachte ich mir so, okay, das ist aber irgendwie vorhersehbar, weil als er das erste Mal aufgetreten ist, dieser Kushan-Assassine, habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht ein cooler Gegner für zwischendurch. Aber als er danach noch einmal auftauchte, habe ich mir gedacht, okay, das ist genau wie bei Zod. Er wird irgendwie mal wieder zu Griffith gehen oder zu Guts und vielleicht so eine Art Rivalen bilden. Und das ist wirklich passiert. Er ist jetzt ein Mitstreiter von Griffith. Dann ist es soweit. Ganishka verwandelt sich in dieses riesige Nicht so schnell. Also ich wollte noch sagen, ja, der Papst ist natürlich glücklich. Ja, das freut mich natürlich, dass der Papst wieder Lebensfreude gefunden hat. Ja, das ist sein Best Boy, ne? Das ist sein Best Boy. Ja, nee, der Papst ist einfach der Best Boy der Handlung. Also ist auf jeden Fall ein guter Mann. Und dann ist es auch schon wieder endlich soweit. Es kommt zum großen Showdown so langsam. Ganishka verwandelt sich in ein riesiges, abartiges Monstrum, das unvorstellbare Größen annimmt. Und man sich denkt, was zur Hölle, wie soll man denn dieses Mistvieh besiegen? Und das Avengers-Team von Schiff, ja, kämpft jetzt natürlich... Avengers Assemble! Ja, kämpft jetzt natürlich gegen den riesengroßen Ganishka, der wie eine Art Baum aussieht. Vermutlich ist der auch ein Baum. Und es ist natürlich cool, wie hier Menschen und Monster Seite an Seite miteinander kämpfen. Also die Menschen zweifeln erst an den Monstern, aber dann kommt natürlich Sonja und sagt, solange wir alle Griffe folgen, wird alles gut. Und das ist, wie gesagt, Sonja, Best Girl. Es gab aber eine kleine Stelle, die fand ich eigentlich ganz interessant. Und zwar nämlich, als Ganishka ganz riesig war und praktisch so eine Art Monolog führte mit sich selbst. So, ich sehe meine eigenen Soldaten nicht, wo sind sie? Dass er so groß geworden ist, dass sein Gehirn nicht mehr hinterherkommt und er in einer Art Trance sich befindet und sich selbst als Wesen hinterfragt und so langsam begreift oder anfängt zu begreifen, dass er einen Gottesstatus annimmt und damit nicht klarkommt. Im Gegensatz zu Griffith. Das ist einfach zu viel für jemanden. Könnte man sagen, okay, wer zu viel Macht hat, der kann diese Macht nicht auf ewig halten. Und das konnte Ganishka nicht. Ja, dann beginnt eine riesige Schlacht. Und zwar kämpfen die Monster, wie du schon bereits sagtest, mit den Menschen zusammen. Sie treten gegen Ganishka an. Ich blätter gerade mal so durch, aber ich glaube, viel passiert da nicht. Ah, okay. Da denkt man sich, okay, wenn er so riesig ist, wie soll man es schaffen, ihn zu bezwingen? Das ist doch unmöglich. Was macht Griffith? Er reitet auf Zod, fliegt in das Innere rein und versucht ihn von innen zu zerstören. Und dann kommt auch schon dieser Flashback, kurz zu seinem Tod, wo wir begreifen zu verstehen, warum er so ein Psycho ist. Ja, also ich fand diesen kleinen Flashback, fand ich schon ziemlich nachvollziehbar, weil seit seiner Kindheit an wollten ihn alle loswerden. Ich glaube, sein Vater, seine Mutter, seine Brüder und so. Und dann wurde er quasi zum Kaiser ernannt und hat immer weiter gekämpft und dann hat er eben seine Frau gehabt und seinen Sohn und er war halt total paranoid, musste immer stark werden, musste sich immer gegen die anderen durchsetzen. Ich meine, er bezeichnete sich ja auch als Drache, musste stärker sein als die anderen Drachen und irgendwann war es sogar so weit, er hatte halt richtig Angst sogar von seinem eigenen Sohn und diese Angst war ja auch berechtigt, weil am Ende hat sein Sohn ihn ja in den Rücken gestochen, wortwörtlich. Dann war es auch schon endlich soweit, der große Kaiser ist besiegt, ein neues Zeitalter sollte beginnen und dieses Zeitalter wurde angekündigt durch ein großes Leuchten, das überall auf der Welt gefüllt gesehen wurde. Selbst Griffith, selbst Guts, der gerade auf dem Schiff unterwegs ist, hat das Leuchten irgendwie mitbekommen, indem er das gespürt hat, genau wie die anderen. Viele Leute haben es beobachtet und dieses Leuchten hat etwas zur Folge und zwar wird jetzt die komplette Berserk-Welt auf den Kopf gestellt, denn überall kommen aus dem Nichts mythologische Wesen, Monster, Dämonen und alles Mögliche und Begegnungen zeigen sich auch den Menschen. Trolle, Dämonen, Drachen, Hydras, alles Mögliche kommt zum Vorschein. Man merkt, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Das führt zu absolutem Chaos. Aber eben durch diesen Weltenbaum eben, weil der Skull Knight eben Griffith verfehlt hat und dadurch hat er ein riesiges Loch geöffnet, ja, was eben dazu geführt hat. Aber es gibt auch natürlich eine positive Sache, denn dieser riesige Baum, ja, sorgt für reiche reiche Ernte und grüne Wiesen und so, ne? Ich meine, es hat ja auch seine Vorteile, ja. Und jetzt ist es eigentlich soweit, dass beide Welten, die magische und die normale Welt, verschmelzen und dadurch, wie du sagst, kommt es zu diesem Chaos, aber gleichzeitig wird es eine Welt voller Wunder. Vielleicht schreckliche Wunder, aber es ist eine Welt voller Wunder. Wir haben ja jetzt Falconia, ne? Die riesige Stadt, die übrigens angelehnt ist an, also von der Architektur her, an den antiken Rom und Griechenland. Und man muss natürlich sagen, allein von den Panels her, man muss sagen, Falconia sieht halt wirklich prachtvoll aus. Naja, die Stadtmauer ist einfach riesig, ist verzehrt mit Statuen. Ja, Apostel und Menschen leben dort nun zusammen und es sieht einfach großartig aus, es sieht mächtig aus und Miura kann es mit seinem Artwork auch rüberbringen. Das muss man einfach mal sagen. Ich weiß, ich erwähne es immer wieder, aber man jeden muss Podcast. Sagen, es ist jeden Podcast, aber das Artwork ist klasse. Diese Detailverliebtheit, diese riesigen, geilen Doppelpanels. Bam, Alter, erstmal richtig Aggression hier rauslassen. Ja, nein, aber ich kann nicht nachvollziehen. Ja. Es zieht dich quasi in deinen Bann, ne? Es verzaubert dich. Und deswegen finde ich, ist Berserk allein wegen diesem Aspekt einer der besten Mangas aller Zeiten. Klar, er hat seine Fehler, aber... Damit hast du mir schon was vorweggenommen. Jetzt sind wir auch beim 18. Band. Der 18. Band beginnt eben mit dem Aufbau von Falconia, wo das Ganze aufgerichtet wird, praktisch aus dem Nichts erscheint und Griffith sagt, hey Leute, folgt mir, da könnt ihr jetzt leben und so. Ja, Mann. Schon, aber interessant ist, dass es Adlige gibt, die quasi an ihm zweifeln. Ja, aber Owen zum Beispiel, er sagt, okay, wieso füge ich mich, Griffith? Ich habe gar nicht bemerkt, wie sehr ich mich da hinreißen lassen habe. Gerade wo es dann spannend wird und wir Falconia eigentlich mehr ergründen wollen, geht es leider zurück zum Schiff und zwar taucht wieder dieser verschissene Pirat auf, aber jetzt saß Apostel, halb Mensch, halb Krakending aus Fluch der Karibik und greift wieder Guts an. Ja, das ist genau so ein Punkt, wo ich nicht verstanden habe. Was will Miura uns damit sagen? Will er irgendwie... Was soll denn der Scheiß? Was soll der fucking Scheiß? Das ist ein Punkt, wo ich mir dachte, Miura weiß nicht, wo er mit seinem Manga hin soll und hat irgendwie vielleicht eine künstlerische Blockade gehabt. Es ist total unnötig gewesen. Also erstens, dieser Pirat wurde schon zuvor dreimal oder so geschlagen. Ich habe ihn für mich schon längst abgehakelt, habe mir gedacht, okay, dieser Charakter kommt einfach nicht mehr vor. Und dann nimmt Moira den, gibt dann so einen kleinen Power-Up, was absolut gar nichts nützt, weil der immer noch ein total Comic Relief ist und dann heißt es ein Kampf Statisten gegen Statisten und dann kommt wieder Guts, der Schonenheld und sagt, und wie schmeckt das Vieh? Timme, oh mein Gott, Chindrü! Und schlägt alle zu frei. Ja, Guts, Held des Tages, ja! Nein, das ist ja die Frage, sind wir hier irgendwie bei One Piece oder bei Fluch der Karibik? Hat sich vorher irgendwie, oder wollte ich schon sagen, hat sich Müller irgendwie vorher irgendwie Fluch der Karibik reingezogen? Oder was soll der Scheiß? Also ich kann es mir wirklich nur mit einer künstlerischen Blockade erklären, vielleicht weiß nicht, mit Burnout oder so. Ich habe keinen Plan. War nicht besonders spannend. Das hat sich wirklich so angefühlt wie so ein Filler-Arc. Wenn Berserk ein Anime wäre, dann wäre das ein Filler-Arc. Und dann hatte ich das Gefühl, dass sie einen Filler-Arc oder so einen Mikro-Filler-Arc in den Filler-Arc einführen. Und zwar, dass sie ja Halt machen an dieser Insel, wo ja zum Beispiel dieser Isidro oder dieser Affenjunge, ja, diesem nackten Mädchen begegnet. Und die nisten sich erstmal ein, suchen eine Taverne. Und dann kommt es heraus, dass die auf dieser Insel, dass keine richtigen Menschen mehr dort leben, sondern es nur noch so, wie nennt man das, Avatare des Seegottes. Wir haben ja auch eine Meerjungfrau gesehen, ne? Dieses Rätsel wird dann halt aufgedeckt, dass dieses Mädchen, was als einzige als einziger Inselbewohner anscheinend menschlich zu sein scheint, eigentlich zur Hälfte Meerjungfrau ist. Ich meine, es ist ganz interessant, dass wir ja jetzt wirklich diese Verschmelzung sehen, ne, von der echten, von der realen Welt und dieser Fantasiewelt. Und vielleicht wollte uns Miura ja irgendwie in die Welt hineinholen. Und er wollte uns halt mit diesen ganzen mystischen Dingen, die auch diesen Dark Fantasy-Vibe haben, verzaubern. Aber es ging halt um nichts. Und deswegen war es halt auch nicht interessant. Also Guts will diese Rüstung ja gar nicht mehr benutzen, die Berserker-Rüstung, diesen Modus nicht mehr benutzen. Kommt aber trotzdem noch dazu, ihn doch noch zu nutzen. Hat aber dann jetzt ausnahmsweise mal klaren Verstand. Und das ist jetzt so ein kleiner, ich würde sagen, Power-Up, finde ich, ist ein kleiner Fortschritt. Aber es sieht auch ein bisschen, einen anderen Podcast vergessen zu erwähnen. Und zwar diese Rüstung sieht ja ein bisschen aus, also am Anfang hat es zumindest so ausgesehen, als wär die Rüstung irgendwie an Batman angelegt. Ehrlich? Was denkst du das? Also sieht ein bisschen so aus, findest du nicht? Das ist sobald Band 16, wenn du jetzt das Cover vom Band anschaust. Naja, dann sind wir durch auch mit den Band 17 und 18. Und in der nächsten Aufnahme geht es um den Max-Band 19 und um die letzten Chapter. Das heißt, dann sind wir auch schon durch mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr schaltet ein und damit sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.